neue Flügel aus Mithril und Stahl. Und die Straßen wurden mit weißem Marmor gepflastert. Und das Volk vom einsamen Berg machte sich nützlich, das Waldvolk kam gern dorthin, und alles wurde wieder gut und richtig. Und die Häuser waren voller Männer und Frauen und lachender Kinder, und kein Fenster war mehr blind und kein Hof verlassen. Und als das dritte Zeitalter der Welt zu Ende ging und die neue Zeit anbrach, bewahrte die Stadt noch das Andenken an den Glanz der entschwundenen Jahre. Nach seiner Krönung saß der König auf seinem Thron in der Königshalle und sprach Recht. Und Gesandtschaften kamen von vielen Ländern und Völkern, aus dem Osten und dem Süden, von den Rändern des Düsterwalds und aus Dunland im Westen. Und der König gewährte den Ostlingen Verzeihung, die sich ergeben hatten, und entließ sie in die Freiheit. Und mit den Völkern von Harad schloss er Frieden, und die Sklaven Mordors ließ er frei und gab ihnen alles Land um den Nurnensee zu eigen. Und viele empfing er, um sie für ihre Tapferkeit auszuzeichnen und zu belohnen. Doch zuletzt musste er das Urteil über Beregond sprechen, den ihm der Hauptmann der Turmwache vorführte. Und der König sagte zu Beregond: »Beregond, durch dein Schwert wurde Blut vergossen an den Weihestätten, wo dies verboten ist. Außerdem hast du ohne Erlaubnis deines Herrn oder Hauptmannes deinen Posten verlassen. Darauf steht nach altem Recht der Tod. Daher muss ich ein Urteil über dich sprechen. Jede Strafe ist dir erlassen. In Anerkennung deiner Tapferkeit vor dem Feind und mehr noch, weil alles, was du getan hast, aus Liebe zu Herrn Faramir geschah. Dennoch musst du die Turmwache und die Stadt Minas Tirith verlassen.« Da wich das Blut aus Beregonds Gesicht, und er war zu innerst getroffen und senkte den Kopf. Der König aber sprach weiter: »So muss es sein, denn du wirst zur weißen Schar befohlen, der Leibwache Fürst Faramirs von Ithilien, und du sollst ihr Hauptmann sein und in Ehre und Frieden in den Emin-Arnen wohnen, im Dienste dessen, für den du so viel gewagt hast, um sein Leben zu retten.« Da erkannte Beregond, dass der König sowohl gnädig wie gerecht geurteilt hatte, und er kniete nieder und küßte ihm die Hand und ging froh und zufrieden. Und Aragorn gab Faramir Ithilien als Fürstentum und hieß ihn in den Hügeln der Emin-Arnen in Sichtweite der Stadt seinen Wohnsitz zu nehmen. Denn, sagte er, Minas Ithil im Morgultal soll von Grund auf zerstört werden. Und wenn es auch in künftigen Zeiten gereinigt werden mag, so kann doch auf viele Jahre hinaus noch kein Mensch dort wohnen. Und als letzten empfing Aragorn König Eomer von Rohan, und sie umarmten sich, und Aragorn sagte: »Zwischen uns kann von Geben und Nehmen und von Lohn nicht die Rede sein, denn wir sind Brüder.« Zu guter Stunde kam Eorl von Norden geritten, und nie war ein Bund zweier Völker je segensreicher, so daß keines das andere im Stich gelassen hat oder lassen wird. Nun haben wir, wie du weißt, den ruhmreichen Theoden in ein Grabgewölbe der Weihestätten gelegt, und da kann er für immer unter den Königen von Gondor liegen, wenn du so willst. Oder wenn es dir anders lieber ist, so werden wir nach Rohan kommen und ihn bei seinem Volk zur Ruhe geleiten.« Und Eomer antwortete: »Seit dem Tag, als du im Hügelland aus dem grünen Gras vor mir auftauchtest, bist du mir lieb, und daran wird sich nichts ändern. Aber jetzt muss ich für eine Weile in mein Reich zurückkehren, wo so viel zu schlichten und zu richten ist. Doch was den gefallenen König angeht, so werden wir ihn holen, wenn alles bereit ist. Und bis dahin lasst ihn hier eine Weile ruhen.« Und Eowyn sagte zu Faramir: »Nun muss ich in meine Heimat zurückkehren, um sie noch einmal zu sehen und um meinem Bruder in seinen Geschäften beizustehen. Doch wenn der, den ich lange wie einen Vater geliebt habe, zur letzten Ruhe gelegt ist, komme ich wieder.« Tage. Und am 8. Mai machten die Reiter von Rohan sich bereit und zogen auf der Nordstraße davon, und mit ihnen ritten Elronds Söhne. Überall an der Straße vom Stadttor bis zur Pelennor-Mauer standen Menschen und verabschiedeten sie mit Ehren- und Ruhmesbezeigungen. Dann kehrten auch alle anderen, die auf dem Lande wohnten, froh wieder heim. Doch in der Stadt machten sich viele fleißige Hände ans Werk des Wiederaufbaus und der Erneuerung, um alle Narben des Krieges und alles, was an die dunkle Zeit erinnern mochte, zu beseitigen. Die Hobbits, ebenso wie Legolas und Gimli, blieben noch in Minas Tirith, denn Aragorn wollte nicht leiden, dass sich die Gefährten schon trennten. »Alles muss mal ein Ende haben«, sagte er, »aber bitte wartet noch ein bisschen, denn die Geschichte, an der ihr teilhattet, ist noch nicht zu Ende.« Ein Tag rückt näher, auf den ich in all den Jahren seit meiner Jugend gewartet habe. Und wenn er kommt, möchte ich meine Freunde um mich haben. Aber mehr wollte er über diesen Tag nicht sagen. Die Ringgefährten wohnten nun mit Gandalf zusammen in einem stattlichen Haus, und sie kamen und gingen, wie es ihnen beliebte. Und Frodo sagte zu Gandalf, »Weißt du, was es mit diesem Tag auf sich hat, von dem Aragorn spricht? Denn wir sind zufrieden hier, und ich möchte nicht fort, aber die Tage vergehen, und Bilbo wartet auf mich. Und das Auenland ist doch meine Heimat.« »Was Bilbo angeht«, sagte Gandalf, »so wartet er auf denselben Tag, und er weiß, was dich zurückhält. Und lass die Tage nur vergehen. Wir haben erst Mai, noch nicht einmal Hochsommer. Und wenn auch alles so sehr verändert scheinen mag, als wäre ein ganzes Weltzeitalter vergangen, ist es doch nach der Zeit der Bäume und Gräser weniger als ein Jahr her, dass ihr aufgebrochen seid.« »Pippin«, sagte Frodo, »sagtest du nicht, Gandalf sei jetzt nicht mehr so zugeknöpft wie früher? Da muss er von seinen Anstrengungen sehr müde gewesen sein. Nun erholt er sich wieder.« Und Gandalf sagte, »Viele wollen im Voraus wissen, was auf den Tisch kommt, aber die Köche, die das Essen zubereitet haben, waren gern ihr Geheimnis. Denn die Überraschung steigert die Lobsprüche. Außerdem wartet Aragorn selbst noch auf ein Zeichen.« An dem Gandalf nirgendwo zu sehen war, und die Gefährten fragten sich, was wohl im Gange sei. Gandalf aber hatte Aragorn nachts aus der Stadt heraus und zum Südhang des Minduluin geführt. Und dort fand er einen Weg, der in längst vergangenen Zeiten angelegt war und den nur wenige noch zu begehen wagten. Denn er führte hoch auf den Berg zu einem Heiligtum, das einst nur die Könige aufzusuchen pflegten. Und auf steilen Pfaden kamen sie zu einer Bergwiese unterhalb des ewigen Schnees, der die hohen Gipfel bedeckte. Und von dort sah man über den Felssattel hinter der Stadt hinweg. Sie ließen den Blick über die Lande schweifen, denn inzwischen war es Morgen. Und da sahen sie die Türme der Stadt tief unter sich wie weiße Griffel, die das Sonnenlicht streifte. Und das Anduin-Tal lag vor ihnen wie ein einziger Garten, und das Schattengebirge war mit einem goldenen Dunstschleier verhangen. Nach der einen Seite reichte ihr Blick bis zu den grauen Emin Muil, und in der Ferne glitzerte der Rauros wie ein funkelnder Stern. Und auf der anderen Seite sahen sie den Strom wie ein ausgerolltes Band sich bis Pelargir hinziehen. Und dahinter war der Himmel mit einem Lichtschein gesäumt, der das Meer anzeigte. Und Gandalf sagte, »Dies ist dein Reich und das Herz des größeren Reiches, das daraus werden wird. Das dritte Zeitalter der Welt ist zu Ende und das neue Zeitalter beginnt. Deine Aufgabe ist es, die Anfänge zu steuern und zu bewahren, was zu bewahren ist. Denn zwar ist manches gerettet worden, doch vieles muss nun vergehen, und die Macht der drei Ringe ist ebenfalls erloschen. Und alle Lande, die du siehst, und noch viele ringsum, werden Wohnstatt der Menschen sein, denn das Reich der Menschen bricht an, und das ältere Geschlecht wird schwinden oder scheiden.« »Das weiß ich wohl, mein Freund«, sagte Aragorn, »und dennoch hätte ich gern weiterhin deinen Rat.« »Nicht mehr lange«, sagte Gandalf. »Mein Zeitalter war das dritte. Ich war Saurons Feind, und meine Arbeit ist getan. Bald werde ich gehen. Die Bürde liegt nun auf dir und deinem Haus.« »Aber ich sterbe einmal«, sagte Aragorn, »denn ich bin ein Mensch, und obwohl ich, so wie ich bin, als einer von der unvermischten Rasse des Westens ein weit längeres Leben haben werde als andere Menschen, ist dies doch nur eine kurze Frist. Und wenn die Kinder, die jetzt im Schoß ihrer Mütter sind, geboren sind und alt werden, werde auch ich alt. Und wer soll dann Gondor regieren? Und all jene, die in dieser Stadt ihre Königin sehen, wenn mein Wunsch nicht erfüllt wird? Der Baum im Brunnenhof ist noch immer dürr und kahl. Wann sehe ich ein Zeichen, dass dies je anders werden wird? Wende den Blick ab von der grünen Welt und sieh dahin, wo alles kahl und kalt zu sein scheint, sagte Gandalf. Da drehte Aragorn sich um, und hinter ihm war ein felsiger Hang, der sich vom Rand der Schneehöhen herabzog, und dort erblickte er eine Pflanze, die ganz allein dort auf dem kahlen Grund stand. Er stieg hinauf und sah, dass es ein Baumschößling war, nicht mehr als 3 Fuß hoch, genau am Rande des Schnees. Er hatte schon junge Blätter getrieben, und sie waren lang und zierlich, auf der Oberseite dunkel, unten silberweiß. Und auf der schlanken Krone trug er eine einzige kleine Blütentraube, deren weiße Blättchen schimmerten wie der sonnenbeschienene Schnee. Und Aragorn rief aus, »Je, Utu Vienjes, ich habe ihn gefunden. Siehe da, hier ist ein Spross des ältesten aller Bäume. Aber wie kommt er hierher? Denn er selbst ist noch keine 7 Jahre alt.« Und Gandalf kam hinauf, sah das Bäumchen an und sagte, »Wahrhaftig, dies ist ein Sämling aus der Linie Nimloths, des Schönen, und der stammte von Galathilion, und der wiederum aus einer Frucht des namenreichen Telperion, des ältesten aller Bäume. Wer könnte sagen, wie er zur vorbestimmten Stunde hierher kommt? Doch dies ist von alters her eine heilige Stätte, und bevor das Königsgeschlecht erlosch oder der Baum im Hof verdorrt war, muss eine Frucht hier eingepflanzt worden sein. Denn es heißt, die Frucht des Baumes gelange zwar selten zur Reife, doch das Leben in ihr könne über viele, viele Jahre hin schlummern, und niemand kann vorhersagen, zu welcher Zeit es erwacht. Merk es wohl, denn wenn je eine Frucht reif wird, lass sie einpflanzen, damit die Linie nicht aus der Welt verschwindet. Hier hat sie auf dem Berg verborgen gelegen, so wie Elendils Geschlecht sich in den Einöden des Nordens verborgen hielt. Doch ist Nimloths Stammbaum viel älter als deiner, König Elessar. Nun legte Aragorn sachte Hand an den Schößling, und siehe da, er schien nur locker im Boden zu stecken und ließ sich herausziehen, ohne Schaden zu nehmen. Und Aragorn trug ihn fort in die Zitadelle. Dann wurde der verdorrte Baum ausgerodet, doch mit Ehrerbietung, und er wurde nicht verbrannt, sondern in der Stille der Rathdienen zur Ruhe gelegt. Und den neuen Baum pflanzte Aragorn im Hof am Springbrunnen ein, wo er lebhaft zu wachsen begann. Und als es Juni wurde, war er schon mit Blüten beladen. »Das Zeichen ist gegeben worden«, sagte Aragorn, »und der Tag ist nicht mehr fern.« Und er stellte Wachtposten auf die Mauern. Es war der Tag vor der Sommersonnenwende, als Boten vom Amondin in die Stadt kamen und meldeten, viele vom schönen Volk ritten von Norden heran und näherten sich schon der Pelennor-Mauer. Und der König sagte, endlich kommen sie, und lass die ganze Stadt zum Empfang bereit machen. Und noch am Abend vor Mittsommer, als die Luft kühl und duftig war und der Himmel saphirblau, als die ersten weißen Sterne im Osten erschienen, während der Westen noch golden glänzte, kamen die Reiter auf der Nordstraße zum Tor von Minas Tirith. Voran ritten Elrohir und Eladan mit einem silbernen Banner, gefolgt von Glorfindel, Erestor und allem Hausvolk aus Bruchtal, von Frau Galadriel und Celeborn, dem Herren von Lothlorien, auf weißen Rossen, und begleitet von viel schönem Volk aus ihrem Land, alle in grauen Mänteln und mit weißen Edelsteinen im Haar. Und als letzter kam Meister Elrond, ein Großer unter den Elben und Menschen, und er trug das Zepter von Anuminas, und neben ihm auf einem grauen Zelterritt seine Tochter Arwen, der Abendstern seines Volkes. Und als Frodo sie durch den Abend schimmernd daherkommen sah, mit Sternen an der Stirn und von einem lieblichen Duft umhüllt, da war er tief bewegt und verwundert und sagte zu Gandalf: »Endlich verstehe ich, warum wir gewartet haben. Dies erst ist das Ende. Nun soll nicht mehr der Tag allein geliebt werden, sondern die Nacht auch wird schön und segensreich, und alle ihre Schrecken vergehen.« Dann hieß der König seine Gäste willkommen, und sie saßen ab. Und Elrond übergab das Zepter und legte die Hand seiner Tochter in die Hand des Königs. Und zusammen gingen sie hinauf in die obere Stadt, und alle Sterne erglühten am Himmel. Und so vermählte sich der König Elessar am Mitjahrstag in der Stadt der Könige mit Arwen Undomiel. Und die Geschichte all ihrer Mühen und ihres langen Wartens hatte ihre Erfüllung gefunden. Viele Abschiede. Als die frohen Tage endlich vorüber waren, dachten die Gefährten an den Heimweg, und Frodo ging zum König, der mit der Königin Arwen am Springbrunnen saß, und sie sang ein Lied von Valinor, während der junge Baum wuchs und gedieh. Sie standen auf, um Frodo zu begrüßen, und Aragorn sagte: »Ich weiß, was du sagen willst, Frodo. Du möchtest heimkehren. Nun ja, mein Freund, der Baum wächst am besten im Land seiner Väter. Doch in allen Landen des Westens wirst du stets willkommen sein. Und wenn auch dein Volk bisher in den Sagen der Menschen wenig Erwähnung fand, so wird es nun doch namhafter sein als so manches große Reich, von dem nichts geblieben ist.« »Es stimmt. Ich möchte heimkehren ins Auenland«, sagte Frodo. »Doch zuerst muss ich nach Bruchtal, denn wenn mir in einer so seligen Zeit überhaupt etwas fehlen kann, so habe ich Bilbo vermisst. Und ich war traurig, dass er in Elronds Gefolge nicht mitgekommen war.« »Wundert dich das, Ringträger?« sagte Arwen. »Denn du kennst die Macht des Dings, das nun vernichtet ist, und alles, das diese Macht bewirkt hat, schwindet nun dahin. Und länger als du hat dein Verwandter dieses Ding besessen. Alt an Jahren ist er für einen von seiner Art, und er wartet auf dich, denn er selbst will keine lange Reise mehr antreten, außer der einen.« »Dann bitte ich, bald abreisen zu dürfen«, sagte Frodo. »In 7 Tagen wollen wir aufbrechen«, sagte Aragorn, »denn wir werden dich ein ganzes Stück begleiten, nämlich bis nach Rohan. In 3 Tagen kommt Eomer wieder, um Theoden in die Markheim zu holen, und wir werden zu Ehren des Gefallenen mit ihm reiten. Jetzt aber, bevor du gehst, will ich noch bestätigen, was Faramir zu dir gesagt hat. Das Reich von Gondor steht dir alle Zeit offen, dir und allen deinen Gefährten. Und hätte ich irgendetwas, um deine Taten angemessen zu belohnen, so würde ich es dir geben. Doch was immer du dir wünschen magst, das nimm mit, und dann reite mit ehrenvollem Geleit als ein Fürst dieses Landes.« Die Königin Arwen aber sagte: »Ich habe ein Geschenk für dich. Denn Elronds Tochter bin ich, doch werde ich nicht mit ihm gehen, wenn er zu den Antworten aufbricht. Luthiens Schicksal habe ich gewählt, und wie sie, so habe ich mich entschieden für das Süße wie für das Bittere Los. Doch an meiner Statt sollst du gehen, Ringträger, wenn die Zeit kommt und wenn du es dann willst. Wenn deine alten Wunden dich quälen und die Erinnerung an deine Bürde schwer auf dir lastet, dann kannst du in den Westen fahren, wo du von all deinen Gebrechen und von der Müdigkeit geheilt wirst. Doch trage nun dies zum Gedenken an Elbenstein und Abendstern, mit denen das Schicksal dich verbunden hat.« Und sie nahm einen weißen Edelstein, der an ihrer Brust lag, und hängte ihn an seiner silbernen Kette Frodo um den Hals. »Dies wird dir helfen«, sagte sie, »wenn die Erinnerung an Nacht und Schrecken dich peinigt.« Der König gesagt hatte, kam Eomer von Rohan in die Stadt geritten, und mit ihm kam eine Eoret der edelsten Ritter der Mark. Man begrüßte ihn, und als alle im Merithront, dem großen Festsaal, bei Tisch saßen, erfüllte ihn die Schönheit der Frauen, die er dort sah, mit tiefer Bewunderung. Und bevor er zur Ruhe ging, schickte er nach Gimli, dem Zwerg, und sagte: »Gimli, Glóinson, Hast du deine Axt bereit?« »Nein, Herr Eomer«, sagte Gimli, »aber ich kann sie jederzeit holen, wenn nötig.« »Urteile selbst«, sagte Eomer, »denn zwischen uns stehen noch einige unbedachte Worte, die ich einst über die Herren des Goldenen Waldes sagte, und nun habe ich sie mit eigenen Augen gesehen.« »Nun«, sagte Gimli, »und was sagst du jetzt?« »Ach«, sagte Eomer, »ich sage nicht, dass sie die schönste aller Lebenden ist.« »Dann muss ich meine Axt holen«, sagte Gimli. »Aber höre zuerst meine Entschuldigung an«, sagte Eomer. »Hätte ich sie in anderer Gesellschaft gesehen, ich hätte alles von ihr gesagt, was du nur wünschen kannst. Doch nun nenne ich die Königin Arwen Abendstern als Erste. Und bin meinerseits bereit, mich mit jedem zu schlagen, der mir widerspricht. Soll ich mein Schwert holen lassen?« Da verbeugte Gimli sich tief. »Nein, für mich bist du entschuldigt, Herr Eomer«, sagte er. »Du hast den Abend gewählt. Meine Liebe gilt dem Morgen. Und mein Herz sagt mir, dass er bald für immer dahin gehen wird.« Endlich kam der Tag des Aufbruchs, und eine große und erlesene Gesellschaft machte sich bereit, aus der Stadt nach Norden zu reiten. Dann gingen die Könige von Gondor und Rohan zu den Heiligtümern und den Grabkammern in der Rathdinen und trugen König Theoden auf einer goldenen Bahre hinaus. Schweigend schritten sie durch die Stadt. Sie legten die Bahre auf einen großen Wagen, Reiter von Rohan umgaben den toten König und trugen ihm sein Banner voran. Meriadoc, Theodens Knappe, saß auf dem Wagen und hielt die Waffen des Königs. Für die anderen Gefährten gab es Reittiere, die ihrem Wuchs gemäß waren. Frodo und Samwise ritten an Aragorns Seite, Gandalf ritt Schattenfell und Pippin ritt mit den Rittern von Gondor. Legolas und Gimli ritten wie immer zusammen auf Arod. Und mit ihnen ritten die Königin Arwen, Celeborn und Galadriel mit ihrem Volk, Elrond und seine Söhne, die Fürsten von Dol Amroth und von Ithilien und viele Hauptleute und Ritter. Niemals noch hatte ein König der Mark solche Weggefährten gehabt wie die Schar, die Theoden, Tengels Sohn, das letzte Geleit gab, als er in seine Heimat zurückkehrte. Gemächlich und ohne Zwischenfälle gelangten sie nach Anorien und kamen zum grauen Wald zu Füßen des Amundin, und dort hörten sie aus den Bergen Töne wie von Trommeln, obwohl nichts Lebendes zu sehen war. Da ließ Aragorn die Trompeten blasen, und die Herolde riefen: »Seht, der König Elessar ist gekommen. Den Druadan-Wald gibt er für immer Gan-Buri-Gan und seinem Volk zu eigen. Und hinfort darf ihn kein Mensch ohne ihre Erlaubnis betreten.« Die Trommeln wirbelten noch einmal laut und verstummten. Endlich, nach einer Reise von 15 Tagen, rollte König Theodens Wagen über die grünen Wiesen von Rohan und kam nach Edoras, und alle rasteten dort. Die goldene Halle wurde mit schönen Behängen geschmückt und mit vielen Laternen erhellt, und sie erlebte das prächtigste Fest, seit sie erbaut war. Denn nach 3 Tagen hielten die Menschen der Mark das Begräbnis für Theoden, und er wurde mit seinen Waffen und anderen schönen Dingen, die er besessen hatte, in eine steinerne Kammer gelegt, und über ihm wurde ein großer Hügel aufgeschüttet und mit grünen Grassohlen und weißem Immertreu bedeckt. Und nun waren es 8 Hügel auf der Ostseite des Gräberfelds. Dann ritten die Edlen aus dem Hausvolk des Königs auf weißen Pferden um das Grab und sangen im Chor ein Lied auf Theoden, Tengels Sohn, das von seinem Barden Gleowine stammte, der danach kein anderes Lied mehr dichtete. Die getragenen Stimmen der Reiter gingen selbst denen zu Herzen, die der Landessprache nicht mächtig waren. Vom Text des Liedes aber bekam das Markvolk leuchtende Augen. Denn es war, als hörte man wieder von fern die Hufe von Norden herandonnern und hörte Eols Schlachtruf auf dem Feld des Celebrant. Und die ganze Geschichte der Könige rollte sich ab. Und laut erschallte Helms Horn in den Bergen, bis das Dunkel heraufzog, und König Theoden sich erhob und durch Schatten ins Feuer ritt und den Heldentod fand, als eben die Sonne, unverhofft wiedergekehrt, am Morgen den Mindoluin beglänzte. Zweifelnd und zagend aus dem Zwielicht kam er ins Licht der Sonne. Singend und lachend. Hoffnung erweckt er, und voll Hoffnung fiel er. Über Tod, über Trübsal, durch Taten erhoben, verließ er das Leben zu langen Ehren. Mary aber stand am Fuß des grünen Hügels, und er weinte. Und als das Lied zu Ende war, rief er: »Theoden, König! Theoden, König, lebe wohl! Wie ein Vater warst du mir, für kurze Zeit. Lebe wohl!« Über war, die Frauen ihre Tränen getrocknet hatten und Theoden endlich in seiner Grabkammer allein blieb, versammelte man sich in der goldenen Halle zum großen Gelage und tat allen Kummer von sich ab, denn Theoden war zu hohen Jahren gelangt.